Deshalb hielten Logau, Weckerlin und die weltgewandten Harsdörfer und Hoffmannswaldau den gegenwärtigen Glauben, es werde ohnehin demnächst der Weltuntergang kommen und einem Gutteil der ihnen herbeiunkenden Poesie den Beweis nachliefern, für nichts als Aberglauben. Doch die anderen, mit ihnen die Satiriker und sogar der lebenskluge Dach, sahen den jüngsten Tag zwar nicht allzeit, aber doch immer dann in greifbarer Nähe, wenn sich die Gegenwart, was sie oft tat, politisch verdunkelte oder sobald sich die alltäglichen Schwierigkeiten zum Knoten verdickten, zum Beispiel als nach dem Geständnis Gelnhausens das Festmahl der Poeten nur noch als Fresserei verdammt werden konnte und der Poeten Heiterkeit in Jammer verkehrt wurde. Einzig von Gryphius, dem Meister der Düsternis, ging Frohsinn aus. Ihm war solche Stimmung üblich. Gelassen hielt er im Chaos stand. Sein Begriff menschlicher Ordnung fußte auf Trug und Vergeblichkeit. Also lachte er, was soll das Gezeter? Ob ihnen jemals ein Fest widerfahren wäre, das ich nicht selbsttätig in Graus ersäuft hätte. Doch die versammelten Poeten konnten vorerst nicht aufhören, in den Höllenschlund zu starren. Das war des frommen Gerhards Stunde, riss nicht minder fleißig. Aus Zesen frohlockte in Hörbildern Satan. Jammervoll ging dem jungen Birken der Schmollmund über. Mehr in sich gekehrt sah man Schäffler und Tschepko heil im Gebet suchen. Der sonst immer Pläne schmiedende Mülben voran, alle Verleger sahen ihres Gewerbes Ende nahen. Und Albert erinnerte Verse seines Freundes Dach. Seht, wie, was lebt, zum Ende läuft. Wisst, dass des Todes Rüssel mit uns aus einem Glase säuft und frisst aus einer Schüssel. Erst nachdem sie genug Zeit lang ihr Elend um den Tisch herum ausgekostet hatten, begannen die Poeten sich und einander anzuklagen. Besonders Harsdörfer wurde beschuldigt, ihrer Gesellschaft einen Wegelagerer zugemutet zu haben. Buchner zürnte. Nur weil der Kerl allzeit flink mit kleinem Witz auszuzahlen verstehe, sei er den Pegnitzschäfern eine Empfehlung wert gewesen. Zesen warf Dach vor, dem hergelaufenen Grobian bei den vertraulichen Lesungen das Wort erteilt zu haben. Dagegen sagte Moscherosch, immerhin hätte der Saukerl ihnen Quartier gemacht. Und Hoffmannswaldau höhnte, dieser erste, schon schlimme Betrug, sei den meisten Versammelten zum Lachen gewesen. Wieder sprach aus Gryphius kleiner Triumph, was man eigentlich wolle, in Sünde wälze sich jeder, auf allen laste Schuld, wie sie in Trübsal versammelt seien, gleich welchen Standes, erst der Tod werde sie alle glatt machen vor Gott. Diesen allgemeinen Schuldspruch, der unter der Hand einem Freispruch ähnelte, wollte Dach nicht zulassen. Hier gehe es nicht um die übliche Verworfenheit. Nicht der einzelne Übeltäter werde gesucht. Hier gelte es, nach der Verantwortung zu fragen. Die müsse er zuerst bei sich suchen. Vor allen anderen treffe ihn Schuld. In Königsberg jedenfalls könne er ihre Schande, die mit Vorrang seine Schande sei, nicht wie eine Anekdote ausplaudern. Doch was man tun solle, wisse auch er nicht. Der leider abgereiste Schütz habe recht, man müsse die Sache zu Ende bringen. Einfach davonlaufen gehe nicht an. Als Harsdörfer alle Verantwortung auf sich nahm und seinen Verzicht auf weitere Anwesenheit anbot, wollte das niemand. Buchner sagte, er habe seine Vorwürfe aus erstem Ärger loswerden wollen. Wenn Harsdörfer gehe, gehe auch er. Könne man nicht, schlug der Kaufmann Schlegel vor, eine Art Ehrengericht, wie in den hansischen Städten üblich, hier sogleich abhalten und den Frevel des Gelnhausen in dessen Gegenwart verhandeln, weil anderen Standes als die Poeten nehme er auf sich, Richter zu sein. Ja, ein Gericht wurde gerufen. Man dürfe nicht zulassen, dass der Kerl bei weiteren Lesungen dabei sei und frech dazwischenrede, rief Zesen. Nach Rists Protest, wenn morgen endlich der Friedensaufruf der Poeten verabschiedet werde, könne man diesen Beschluss nicht in Gegenwart eines Landstürzers fassen, sagte Buchner, außerdem sei der Halunke, so viel er hier und dort aufgeschnappt haben möge, durch und durch ungebildet. Es sah so aus, als wollten sich alle für das Ehrengericht entscheiden. Als Logau fragte, ob das schon feststehende Urteil jetzt sogleich oder erst später ausgesprochen werden solle und wer denn bereit sei, den Stoffel bei seinen Musketieren aufzusuchen und vorzuladen, meldete sich niemand. Weil Lauremberg rief, das könne Gräflinger tun, der trage sich doch am liebsten gepludert und als Soldat, fiel auf, dass Gräflinger fehlte. Sofort hieß Schneubers Verdacht, der stecke bestimmt mit Gelnhausen unter einer Decke. Doch als Zesen es noch genauer wissen wollte, gewiss plane man weitere Anschläge, wieder die deutschen Tichter, sagte Dach, er habe für üble Nachrede noch nie ein Ohr gehabt, er werde gehen, einzig ihm falle es zu, Gelnhausen vorzuladen. Das wollten Albert und Gerhard nicht zulassen. Überhaupt sei es gefährlich, die betrunkenen Kaiserlichen zu dieser Stunde zu reizen, sagte Weckerlin. Auch Moscherosch rat, die Wirten zu rufen, wurde nach üblichem Hin und Her als unwürdig verworfen. Auf Rists Ruf, man solle den Kerl in Abwesenheit verurteilen, gab Hoffmanns Waldau zurück, ihn bitte gleich mit, solche Verhandlung sei nicht nach seinem Geschmack. Wieder fanden sich alle ratlos. Sie schwiegen um den langen Tisch. Nur Gryphius wollte Spaß an dem neu aufwallenden Jammer finden. Gegen das Leben helfe einzig der Tod. Schließlich beendete Dach den Verfahrensstreit. Er werde am nächsten Morgen, noch vor Beginn der letzten Lesungen, den Regimentssekretär zur Rede stellen. Dann bat er uns alle, Gott befohlen, Nachtruhe zu halten. 17. Kapitel. Gräflinger, um es gleich zu sagen, war fischen gegangen. Vom Wehr der Walkmühle hatte er ein Netz in die äußere Ems geworfen und Angeln ausgelegt. Doch tiefgelagerten, kaum traumbewegten, durch nichts verstörten, gesegneten Schlaf fanden die beiden anderen Jungen. Die wiederholten Erschöpfungen während der Vornacht, als sie mit Gräflinger vom Vollmond bewegt bei den Mägden gelegen waren, hatten sie bettschwer genug gemacht, um aus der allgemein elenden Stimmung ins Dachbodenstroh zu fallen. Vor Birken atmete Schäffler regelmäßig, während die drei Mägde, nachdem das letzte Spießbratenfeuer runtergebrannt war, keine Ruhe fanden, sondern, wie die Stadtdirnen, den wachfreien Musketieren und Reitern zufielen. Man hörte den Nachtbetrieb vom Stall über den Hof bis durch die Fenster in der Stirnseite des Gasthauses. Vielleicht, um dem Gekreisch gleichlaut zu widerstehen, hielten sich Verleger und Autoren in mehreren Kammern mit literarischen Streitgesprächen wach. Paul Gerhardt kam zu Schlaf, indem er lange vergeblich, dann mit Erfolg, wieder die weithin tönende Fleischeslust anbetete. Ähnlich erfahren im Umgang mit sündigem Lärm führten Dach und Albert ihre Müdigkeit ins Ziel. In ihrer Kammer, der von Schütz nichts geblieben war, lasen sie einander aus der Bibel vor, aus dem Buch Hiob natürlich. Aber die Unruhe blieb, das Suchen nach etwas und nichts. Mag sein, dass es wieder der volle Mond war, der immer noch wirkte, Bewegung ins Haus brachte und uns rastlos bleiben ließ. Kaum weniger feist stand er über dem Emshaken. Ich hätte ihn anbellen, hätte heulen mögen mit den Hunden des Brückenhofes. Doch mit den Herren trug ich den Streit samt Thesen und Gegenthesen durch Gänge und über Treppen. Wieder hatte es, wie schon seit Jahren eingeübt, zwischen Rist und Zesen begonnen. Das Gezänk zweier Sprachreiniger. Es ging um Schreibweise, Klangfarbe, Verteutschung, um Neuwörter. Bald hatte man sich theologisch verstrickt. Denn fromm waren sie alle. Jede protestantische Besserwisserei wurde verfochten. Jedermann glaubte sich näher bei Gott. Keiner erlaubte dem Zweifel, sein Glaubensdach abzuklopfen. Nur Logau, in dem uneingestanden ein Freigeist steckte, verletzte mit seiner anrüchigen Ironie Lutheraner und Calvinisten. Wenn man der altdeutschen und neuevangelischen Scholastik ein Weilchen zugehört hätte, möchte man flugs papistisch werden, rief er. Gut, dass Paul Gerhardt schon schlief. Und noch besser, dass der alte Weckerlin die Herren an ihr versprochenes, verschobenes Vorhaben, den politischen Friedensaufruf der deutschen Poeten erinnerte. In dem endgültigen Skript müsse die wirtschaftliche Lage der Druckereien beklagt werden, riefen die Verleger. Und die der Autoren, forderte Schneuber. Man solle endlich zulassen, dass auch für den einfachen Stadtbürger und nicht nur für die höheren Stände Hochzeits-, Tauf- und Laichgedichte geschrieben werden dürften. Moscherosch sagte, Diese Gerechtigkeit für jeden Christenmenschen gehöre zum Frieden. Er wollte sogar eine Honorarordnung, gestaffelt nach Stand und Vermögen, für Auftragspoeme in das Manifest einbringen, damit nicht nur dem Adel und den patrizischen Herren eine gereimte Abdankung zukomme, sondern dem armen Manne auch. Also setzten sich Moscherosch, Rist und Harsdörfer in Hoffmanns Waldau und Gryphius Kammer an einen Tisch, während die anderen, nicht ohne weitere Ratschläge zu hinterlassen, ihre Betten suchten. Zögernd kam Ruhe in das Haus voller unruhiger Gäste. Neben den vier Verfassern schlief ungestüm, als ringe er mit dem Engel, der Glogauer. Eigentlich hätte man Gryph zu den Autoren des Manifestes zählen müssen. Sein im Schlaf noch wortmächtiger Kampf warf dem Manuskript Schatten. Als sich die Redaktion zwar nicht mit dem neu gefassten Text, doch mit ihrem Aufwand an Mühe zufrieden gab und jeder für sich mit mehrmals verworfenen Phrasen im Kopf ins Bett fiel, blieb einzig Harsdörfer schlaflos und litt dem tief atmenden Endler gegenüber nicht nur unter dem Mond im Kammerfenster. Immer wieder fasste er seinen Entschluss und verwarf ihn. Er wollte Schafe zählen und zählte die goldenen Knöpfe an Gelnhausens Wams. Er wollte aus dem Bett und blieb liegen. Er drängte raus, über Gänge stiegen den Hof und hatte die Kraft nicht, sein Federbett abzuwerfen. Es zog und hielt ihn. Er wollte zu Gelnhausen, wusste aber nicht, was genau er von Gelnhausen wollte. Mal war es Wut auf den Kerl, dann wieder ein brüderliches Gefühl für den Stoffel, das ihn aus dem Bett ziehen, über den Hof leiten wollte. Endlich hoffte Harsdörfer, dass Gelnhausen zu ihm komme, damit sie gemeinsam weinen könnten. Über ihr elendes Los, über das rollende Glück, über den Trug unterm Glanz, über den Jammer der Welt. Aber Gelnhausen weinte sich bei der Wirtin Libuschka aus. Sie, die Alte, ihm immer Junge, sein bodenlos Fass und Kübel sich auszuschütten, sie, seine Amme, sein Lotterbett, der saugende Engel, hielt ihn und hörte sich satt. Wieder mal sei ihm alles daneben gegangen, nichts gerate ihm, immer stelle er sich ein Bein. Dabei habe er nur in Coesfeld, wo er die Nonnen des Klosters Marienbrink bis unter die Kutten kenne, einen kleinen Handel machen und nicht, wie landesüblich, fouragieren wollen. Einer der 11 Teufel müsse ihm den Schwed vor die Musketen geschickt haben. Nie wieder wolle er sich auf Kriegsgeschäfte einlassen. Endgültig abmustern werde er beim Mars und nur noch friedlich kleinen Gewinn eintreiben, etwa als Gastwirt. Wie ja auch sie, die unruhige Courage, als Wirtin Libuschka sesshaft geworden. Er wisse schon, wo es lohne, sich einzukaufen. Nah bei Offenburg, zum Silbernen Stern, heiße die Schaffei. Was die Courage könne, das werde auch ihm von der Hand gehen. Nur Zutrauen brauche er. So habe ihm gerade vorhin noch der große Schütz, wo er doch streng hätte sein müssen, väterlich angeraten, häusig zu werden. Es hätte der weit berühmte Mann ihm, dem Stoffel, als er gerade auf die Knie gehen und um Gnade bitten wollte, mit lieblichen Worten aus seiner Jugend in Weißenfels am Fluss Saale Bericht gegeben, wie tüchtig dort sein Vater den breit gelagerten Gasthof zum Schützen besorgt habe und dass unterm Erker des Wirtshauses in Stein gehauen ein Esel zu sehen gewesen sei, der auf der Sackpfeife blase. Grad solch ein Esel stecke in ihm, dem Stoffel, habe der Schütz gelacht und ihn Simpel genannt. Worauf er den würdigen Herrn gefragt habe, ob er dem sackpfeifenden Esel und Simpel das Führen einer breit gelagerten Wirtschaft zutraue. Mehr als das sei des gütigen Herrn Antwort gewesen. Weil aber die Wirtin Libuschka aus dem böhmischen Bragoditz, welche, mal zärtlich, mal wegwerfend, Courage zu nennen, den Stoffel nicht müde wurde, kein Zutrauen zu dessen Wirtschaftsführung hatte, vielmehr nur Spott abließ, es habe der Maestro Sagittario mit seinem mehr als das gewiss wachsende Zinslast, aufgestockt Schulden, den Schuldturm gemeint und schließlich urteilte, zum Wirt, der Gewinn mache, fehle ihm, außer dem sesshaften Polster, die feine Tugend zwischen Zechprellern und treuer Kundschaft zu unterscheiden, wurde Gelnhausen, der bis dahin stumm geblieben war, rasend vor Wut. Alte Schell, Rabenaas, Vettel, Jauchenloch, nannte er sie. Er schimpfte sie eine Strahlhex, die nur und immer als Hur ihre Preise gemacht habe. Seitdem sie im Böhmerwald unter die Mansfeldschen Reiter geraten sei, stehe die Courage für jedermann offen. Ganze Regimenter hätten da ihren Durchritt gehabt. Man müsse nur an ihre welschen Grinsalbe kratzen, dann komme die Hurenlarv raus. Sie, die taube Distel, der kein Kindlein habe geraten wollen, hätte ihm einen Balg unterschieben wollen. Doch das sei sicher, er werde ihr heimzahlen, Wort für Wort, sobald er sich aus dem Kriegsdienst gelöst und ihm sein künftiges Wirtshaus Gewinn gebracht habe, wolle er sich Federkiele extra zuschneiden. Ja doch, fein gesponnen und grob gewirkt, werde er sein Skript anreichern und daran kenntlich machen, was ihm am Leben widerfahren sei. Neben Spaß und Schrecken auch der Courage, käufliche Leibesherrlichkeit. Er kenne ja ihre krause Geschichte seit dem Geflüster im Sauerbrunnen, wie sie ihre Abstriche mache und ihr Diebsgeld verloche. Und was die Courage ihm damals verschwiegen hätte, habe ihm, dem alles vermerkenden Stoffel, sein Kumpan Springensfeld bis ins kleinste Geheimnis gepfiffen. Wie sie vor Mantua ihren Handel getrieben, welcher Zauber im Fläschchen gewesen, wie viele Braunschweiger über sie weg, alles, alles. An die 30 Jahre Hurerei und Diebswesen werde er zu Papier bringen, damit es bleibe, und zwar nach allen Regeln der Kunst. Das fand die Wirtin Libuschka lustig. Allein die Vorstellung schüttelte sie. Aus dem Bett trieb ihr Lachen den Gelnhausen dann sie. Er, der Stoffel und simple Regimentsschreiber, wolle es den gelehrten Herren, die in ihrem Haus namentlich versammelt seien, in ihrer Kunst gleich tun? Er, den das Maulwerk vor Närrischsein übergehe, maße sich an, mit dem Wortgestüm des Herrn Gryphius, mit der beredten Weisheit des Johann Rist Schritt zu halten, ja, mit dem kühnen und reich verzierten Witz der Herren Harsdörfer und Moscherosch wolle er wetteifern, er, den kein Magister das Satzstellen und Versfüße zählen gelehrt habe, wage es, sich an der Silbenkunst und mit dem scharfsinnigen Logau zu messen? Ihm, der nichts wisse, was er gerade glaube, falle es ein, des Herrn Gerhard fromme Lieder zu übertönen? Er, der als Trossbube und Stallknecht, später als gemeiner Soldat und seit kurzem erst als Kanzleiskribent seine Laufbahn gemacht und dabei nur das mörderische Fouragieren, Leichenflettern und Beutelschneiden, zum Schluss gerade noch leidlich das Protokollschreiben gelernt habe, wolle fortan mit Klinggedichten und geistigem Lied ergreifen, mit sinnreich erheiternden Satiren, mit Oden und Elegien brillieren, womöglich gar mit tiefgründenden Traktaten andere belehren? Er, der Stoffel, der Simpel, wolle zum Dichter werden? Die Wirtin lachte nicht lange. Mitten im Satz holte sie den Widerspruch ein. Grad höhnte sie noch, das wünsche sie, gedruckt und paginiert zu sehen, was solch ein Stoffel über sie, die Libuschka, aus böhmischartigem Geschlecht wie Fliegenschiss aufs Papier bringe. Da schlug Gelnhausen zu, mit der Faust. Die traf ihr linkes Auge. Sie fiel, kam wieder hoch, torkelte in ihrer als Warenlager vollgestellten Kammer, stolperte über Sättel, Stulpstiefel, tastete und fand einen hölzernen Stössel, wie er zum Erbsmehlstampfen benutzt wurde. Sie suchte mit einem Auge, denn das andere hatte der Faustschlag geschlossen, den Madenschneider, Susannenkerl, den Fuchsmarkt, die Blatternfratz. Doch fand sie nur Plunder und schlug, bis sie jämmerlich wurde, ins Leere. Gelnhausen war schon draußen. Über den mondhellen Hof, durchs Holundergebüsch, lief er zur äußeren Ems hin, wo er weinend den weinenden Harsdörfer traf. Den hatte es am Ende doch noch, vor Unglück schlaflos, aus dem Bett getrieben. Seitab, auf dem Waldmühlenwehr, hätte man Gräflinger fischen sehen können. Doch Harsdörfer sah nicht, auch neben ihm Gelnhausen war ohne Blick. Über der steilen Uferböschung saßen die beiden bis in den Morgen. Sie sagten sich nicht viel. Selbst ihr Elend musste nicht ausgetauscht werden. Keine Vorwürfe, kein Reuewort. Wie schön hatte sich der Fluss in ihr Jammertal gebettet. Ihrem Trübsinn gab eine Nachtigall Antwort. Vielleicht riet der erfahrene Harsdörfer dem Stoffel, wie man als Dichter sich einen Namen mache. Vielleicht wollte der Stoffel schon damals wissen, ob er den hispanischen Erzählern nacheifern solle. Vielleicht setzte die Nacht am Emsufer den zukünftigen Dichter jene erste Verszeile, komm Trost der Nacht, o Nachtigall, die später das Lied des Einsiedlers im Spessart eröffnen sollte. Vielleicht warnte Harsdörfer so früh schon den jungen Kollegen vor Raubdrucken und Verlegergeiz. Und vielleicht schliefen die Freunde endlich nebeneinander. Erst als Stimmen und Türenschlagen vom Brückenhof her den Takt ansagten, schreckten sie auf. Wo sich die Ems teilte und mit dem einen Arm vor der Stadtmauer, mit dem anderen gegen das tecklenburgische Land den Emshagen zu umfassen, schaukelten Haubentaucher. Zur Waldmühle hin sah ich, dass Gräflinger das Netz, die Angeln eingeholt hatte. Gegen die Sonne, hinter den Birken des drüben liegenden Ufers, sagte Harsdörfer, es werde die Versammlung womöglich ein Urteil sprechen. Gelnhausen sagte, das kenne er schon. Das Treffen in Telgte, 18. Kapitel. So oft benutzt die drei Mägde auftrugen, aus so jämmerlich verquollenem Gesicht die Wirtin Libuschka wie einäugig dreinschaute, die Morgensuppe war dennoch kräftig. Es mochte auch niemand mäkeln, weil der schmackhafte Sud merklich jenem Gänseklein, jenen Ferkelnieren, jenem später bekränzt servierten Hammelkopf abgekocht war, die vom gestrigen Spießbraten feststammten. Geschwächt, wie die Herren aus ihren Kammern geschlichen kamen, war ihr Bedürfnis nach brühwarmer Kräftigung größer als ihr nicht geringer seelischer Katzenjammer, der aber erst zu Wort kam, als alle, von Albert und Dach bis zu Weckerlin und Zesen, ihre Suppe gelöffelt hatten. Zunächst, und während sie noch Birken und andere über Nachschlag beugten, kamen neue Misslichkeiten zur Sprache. Weckerlin war bestohlen worden. Aus seiner Kammer war ein Lederbeutelchen voller Silberschillinge verschwunden. Obgleich der Alte von Laurenbergs schneller Verdächtigung, das sei bestimmt Gräflinger gewesen, nichts wissen wollte, wurde der Verdacht, es habe der Vagant nach dem Geldbeutel gegriffen, durch Schnäubers Behauptung verstärkt, ihm sei der Verdächtige beim Würfelspiel mit den Musketieren aufgefallen. Außerdem belastete die unübersehbare Tatsache, dass Gräflinger immer noch fehlte, er lag im Ufergebüsch neben den toten oder noch zuckenden Fischen und schlief sich die Mühsal des nächtlichen Fischfanges weg. Nachdem Dach merklich angestrengt von den nachwachsenden Widrigkeiten rasche Aufklärung des Verlustes versprochen und sich sogar für Gräflinger verbürgt hatte, stieß neu das Elend von gestern auf. Wohin mit dem Grausen, gäbe es noch Sinn, weiterhin, wie von nichts betrübt, aus Manuskripten zu lesen? Klinge nach solchem Schinderfest nicht jeder Vers schal? Seien die versammelten Poeten noch befugt, trotz der schrecklichen Offenbarungen und der ihnen womöglich ein Dieb, sich als ehrenwerte Gesellschaft zu begreifen oder gar mit sittlichem Ernst einen Friedensaufruf zu verfertigen? Birken fragte, habe man sich nicht den gestrigen Räuberfraß schlingend in Mitschuld verstrickt? So viel Bestialität passe in keine Satire, jammerte Laurenberg. Als wirke noch immer der Messwein in ihm, kam es in Wortschüben aus Gryphius' mächtiger Körperlichkeit. Und Weckerlin beteuerte, selbst das gefräßige London, einen wahren Moloch, käme nach solcher Völlerei das Speien an. Worauf sich Zesen, Rist und Gerhard in weiteren Schuld-, Buß- und Reuebildern ergingen.